Da erhob er sich und ging hinweg, Jonathan aber ging heim nach der Stadt. Und David gelangte nach Nob zum Priester Ahimelech. Ahimelech aber kam David unterwürfig entgegen und fragte ihn, weshalb kommst du allein und hast niemand bei dir? David erwiderte dem Priester Ahimelech, der König hat mir einen Befehl erteilt mit dem Bemerken, niemand darf etwas erfahren von der Sache, in der ich dich sende und die ich dir aufgetragen habe, daher habe ich mir die Leute an einen bestimmten Ort bestellt. Nun aber, wenn du 5 Brotlaibe im Besitz hast, so gib sie mir hier, oder was du sonst zur Verfügung hast. Der Priester antwortete David, ich habe kein gewöhnliches Brot in meinem Besitz, es ist vielmehr nur heiliges Brot vorhanden, wovon die Leute sich nur der Weiber enthalten haben. David antwortete dem Priester und sprach zu ihm, o gewiss. Weiber waren uns in letzter Zeit versagt. Bei meinem Weggange war das Geräte der Leute heilig, es ist zwar ein gewöhnliches Unternehmen, aber nun werden sie vollends durch das heilige Brot im Geräte heilig sein. Da gab ihm der Priester Heiliges, es war nämlich kein anderes Brot da, als das Schaubrot, das man vor dem Angesichte Jahwes wegnimmt, um am Tage seiner Wegnahme frisches Brot aufzulegen. Nun befand sich dort an jenem Tag einer von Sauls Beamten vor Jahwe eingeschlossen, namens Dök, der Edomiter, der gewaltigste der Trabanten Sauls. David fragte Ahimelech, ist hier irgendwo ein Speer oder Schwert zur Hand? Ich habe nämlich weder mein Schwert noch meine Waffen mitgenommen, weil der Befehl des Königs so dringend war. Der Priester sprach, da ist ja das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast, eingehüllt in das Gewand hinter dem Ephod, willst du es haben, so nimm es, denn ein anderes ist sonst nicht hier. David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir hier. Da brach David auf und floh jenes Tages vor Saul und begab sich zu dem König Achis von Gad. Des Achis Umgebung aber sprach zu ihm, das ist ja David, der zukünftige König des Landes, dem zu Ehren sangen sie ja im Reigen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David seine Zehntausende. Diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor dem König Achis von Gad. Daher stellte er sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich unter ihren Händen wie ein Rasender, trommelte gegen die Torflügel und ließ seinen Speichel in den Bart fließen. Da rief Achis seiner Umgebung zu, ihr seht ja, dass der Mensch verrückt ist, weshalb bringt ihr mir ihn her? Fehlt es mir etwa an Verrückten, dass ihr den hergebracht habt, damit er vor mir tobe? Der soll in meinen Palast kommen?